Achtes Kapitel. Weitere Belege für die angeblich epidemische Schwachsinnigkeit mittelalterlicher Urkundenschreiber. Die Annahme einer universalen Fälschungsaktion zum Ende des Mittelalters wird zur Wahrscheinlichkeit und endlich zur Gewissheit nur durch die Überzeugungskraft der mannigfaltigen Beweise. Und nach Beweisen braucht man nicht mühsam zu suchen. Überall hat die große Aktion ihre verräterischen Fußspuren in der mittelalterlichen Überlieferungsmasse hinterlassen. Um zu zeigen, dass die Schwachsinnigkeit in allen mittelalterlichen Kanzleien in der Tat epidemisch war, lassen wir weitere Belege folgen. Erstens, wie die Kanzleibeamten Ottos II. Sich bei Datierung ihrer Diplome irrten. T.H. von Sickel, dem wir hier folgen, berichtet über Urkunden, die aus der Zeit vom Juni bis Dezember 973 stammen. Das richtige Inkarnationsjahr 973 finden wir nur in 11 Urkunden eingetragen, in 26 dagegen 974. Also zeigt sich auch unter Ottos II. Notaren das eigenartige Phänomen, dass sie urplötzlich vergessen konnten, in welchem Jahre sie lebten, nachdem sie das gestern oder vorige Woche noch gewusst hatten. Wohlgemerkt, es lief nicht etwa ein verzeihlicher Irrtum unter, sondern sie müssen wirklich nachgedacht haben, diese merkwürdigen Leute, denn wenn sie sich irrten, so irrten sie sich ganz konsequent und schrieben stets statt 973 eben 974. Die eingerissene schlechte Datierung pflanzte sich fort. Aber sonderbar, die Indiktionen erscheinen verhältnismäßig sehr korrekt, denn Sickel berichtet von einer langen Reihe mit richtiger Indiktion. Auch das Königsjahr ist in 32 Urkunden richtig eingetragen. Somit dürfen wir Gott sei Dank beruhigt sein, Schwachsinnige waren Ottos Notare demnach nicht. Das zeigt sich auch darin, dass gelegentlich der Jahreswende wahrgenommen worden zu sein scheint, dass man bisher das Inkarnationsjahr in der Regel um 1 zu hoch angesetzt hatte. Fortan hat die Kanzlei ausnahmslos richtig gezählt. Ganz korrekt wird dann auch nach dem nächsten Neujahrstage die Jahreszahl erhöht auf 975. Ebenso gut ist damals die Indiktion berechnet worden. Aber schon zeigt sich wieder der Pferdefuß. Sickel berichtet nämlich: Wir kommen zu dem wenig erfreulichen Ergebnisse, dass in der Berechnung der Anni Regni, also der Königsjahre, ziemliche Unsicherheit geherrscht hat. Gleiches gilt von dem Anni Imperii, also den Kaiserjahren. Hier stehen wir vor einer wichtigen Entdeckung, die den Fachleuten allerdings entgangen ist. Ja, wir ertappen die große Aktion direkt bei ihrer Arbeit. Es ist folgender Fälscherkniff zur Anwendung gekommen. Einmal lässt man die Regierungsjahre richtig sein und irrt sich während dieser Periode in den Inkarnationsjahren. Das andere Mal schreibt man die Inkarnationsjahre richtig und irrt sich währenddessen in den Regierungsjahren. Warum die Fälscher diesen Kniff hier und noch an mancher anderen Stelle anwendeten, kann erst an späterer Stelle unserer Untersuchung erklärt werden. Hier soll nur auf diese Taktik hingewiesen werden. Wir sehen uns inzwischen weiter in Ottos II. Kanzlei um. Über die Datumsangaben des Jahres 979 erfahren wir von Sickel, dass um die Wende 978-979 plötzlich eine arge Verwirrung einreißt, die sich in einer ganz mechanischen Behandlung der Datierung kundtut. Wie grauenhaft diese Verwirrung und also gleichzeitig auch die Blödheit der Notare war, ersehen wir daraus, dass für das Jahr 979 sich die Zahlen für die Anni Regni zwischen 13 und 25 und die für die Anni Imperii zwischen 11 und 15 bewegen. In diese Ungeheuerlichkeiten muss man sich nur einige Minuten still versenken und sich klarzumachen versuchen, was damals in der Kanzlei vorgekommen sein soll. Trotzdem damals der an der Arbeit beteiligten Notare verhältnismäßig viele sind, wusste kein Beamter zu sagen, wie lange ihr Herrscher regierte. Man stelle sich vor, Otto hätte eines Tages seine Beamten in der Kanzlei der Reihe nach danach gefragt. Im Jahre 980 wird dann zur Abwechslung mal wieder sehr gut datiert. Nicht einmal ist die Zahl des Inkarnationsjahres fehlgegriffen. Somit wäre alles in Ordnung? Nein, denn dafür waren andere Angaben nicht richtig. So hätte man zum Beispiel versäumt, die ohne dies zu niedrige Römerzinszahl, die Indiktion, zu erhöhen. Zweitens, die Schwachsinnigkeit der Notare Heinrichs des Dritten. Wir nehmen hier wieder Bezug auf die Untersuchungen P. Kehrs über diese Kanzlei. Interessant ist die Feststellung, dass der Vorsteher der Kanzlei, der Kanzler, gelegentlich die Urkunden revidiert und Korrekturen und Ergänzungen vorgenommen hat. Wir hören auch, dass die Notare Gehilfen um sich hatten, sodass sie Schüler heranziehen, die hernach ihre Tradition fortsetzen. Das alles klingt uns doch einmal sehr vernünftig und verheißungsvoll. Leider erleben wir aber wieder einmal eine Enttäuschung, denn wir müssen hören, dass der Notar K.A., der auch sonst mit den Jahreselementen höchst willkürlich umgeht, ist selbst bei der Behandlung der Ährenjahre von einer fast unbegreiflichen Sorglosigkeit. Auch A.A. bietet ähnlich verworrene Jahreselemente. Falsche Indiktionszahlen sind auffallend häufig. Sogar bei dem sonst korrekten G.A. zeigt sich eine gewisse Unsicherheit in der Berechnung der Indiktion. Schließlich fuhr man sich in der Kanzlei hinsichtlich der Königsjahre aber so fest, dass Kehr der Meinung ist, mag nun das Operieren mit diesen hohen Zahlen, also bis 20, den Männern jener Zeit zu schwer geworden sein, man kam mit dem Ordinationsjahr nicht mehr in Ordnung. Ach, der arme Vorsteher der Kanzlei, auch er wusste zeitweise keinen Rat. Kein Mensch konnte raten, zeitweise. Denn, oh Wunder, manchmal verzogen sich die Dünste der Schwachsinnigkeit aus den Räumen der Kanzlei und dann konnten die Beamten das Ordinationsjahr richtig angeben. Aber man übersah das wieder. Von Wichtigkeit ist nun aber der Befund Kehrs, dass sehr oft in den Datierungen die Tages- und Ortsangaben nachgetragen sind. Ich zähle sichere Nachtragung des Tages in 63 Originalen, des Tages und des Ortes in weiteren 60 Originalen. Und damit kommen wir mit unserer Untersuchung an einen neuen Abschnitt. Die Frage, die jetzt auftaucht, lautet: Sollten sich etwa die mittelalterlichen Urkundenschreiber auch geirrt haben, an welchem Tage und an welchem Orte sie ihre Schriftstücke ausstellten? Hierzu muss bemerkt werden, dass sich die mittelalterlichen Kaiser und Könige viel auf Reisen, Kriegszügen befanden und dann auch an den verschiedensten Orten ihres Reiseweges Urkunden ließen. Die Aufeinanderfolge der Stationen des Reiseweges bezeichnet der Diplomatiker mit dem Namen Itinera. Man erwartet nun mit Recht, dass die Datumsangaben in den Urkunden eines Herrschers mit dessen Itinera im Einklang stehen. Das heißt, dass in der Datierung der Ort verzeichnet ist, an welchem sich der König zu der angegebenen Zeit tatsächlich aufgehalten hat.